Liebe Zuhörer, ich verspreche Ihnen, jedes Mal, wenn Sie das Wort Marktversagen hören und anfangen zu forschen, ob es sich nicht doch um Staatsversagen gehandelt hat, Sie werden fündig werden. Und wenn Sie nicht fündig werden, schreiben Sie mich an und schicken Sie mir das Beispiel. Ich werde dann garantiert fündig. Es ist so etwas wie der erste Hauptsatz der politischen Diskussionsdynamik in diesem Land, dass die Feinde des Marktes ihn dadurch aus unserem Leben wegdefinieren wollen, dass sie zwar nicht an seiner Effizienz als Allokationsmechanismus im Allgemeinen zweifeln, sie wissen, dass sie dann schnell ad absurdum geführt sind, sondern indem sie die Felder identifizieren, wo eine Ausnahme die Regel des Marktes ersetzen soll. Diese Felder sind dann nach kurzer Zeit so zahlreich, dass der Markt sein Dasein nur noch in einer ökologischen Nische fristen darf. Eine Sache nach der anderen wird als zu wichtig erachtet, um sie dem angeblich kalten Markt zu überlassen. Das gilt für die Mieten, für den Arbeitsmarkt, für Strom und Wasser, für Straßen, für Infrastruktur, für Bildung, für Medizin und Gesundheitswesen, für den Flugverkehr. Die Liste ist einfach nur endlos. Ein besonders beliebtes Beispiel dafür ist der Markt für Wohnraum. Denn Wohnraum, so müssen Sie wissen, ist ein Gut, das das Grundrecht auf Wohnen befriedigt. Gemeint scheint damit häufig nur das Grundrecht auf Wohnen für faule linke Antifanten und Gammler im teuren Berliner, Hamburger oder Münchner Szeneviertel. Wir lernen also, der kalte Markt kann das nicht. Der tiefere psychologische Grund dafür ist, dass die Linke davon ausgeht, dass alle Vermieter im Herzen Verbrecher sind, die ihre Mieter ausbeuten, schikanieren und schädigen wollen. Der Eindruck drängt sich jedenfalls auf, wenn man sich die Rechtsprechung und Rechtsetzung in Deutschland zu diesem Thema ansieht. Also können die Sozialisten messerscharf folgern, dass der Staat aktiv werden muss. Das macht er auch. Und weil der Staat natürlich keine Ahnung davon hat, wie Wohnraum in ausreichender Menge, Qualität und am richtigen Ort bereitgestellt werden kann, vergaloppiert er sich in schöner Regelmäßigkeit. Und dann muss er neue Maßnahmen ergreifen, um die schädlichen Folgen früherer Maßnahmen wieder zu kompensieren. Eine im Mietwesen besonders beliebte Maßnahme des Staates sind Preiskontrollen. Wohnen muss schließlich erschwinglich sein. Die Preiskontrolle ist es, die dem Miethai mit seiner Preistreiberei die Zähne ziehen soll. Der Staat bedient sich dabei unterschiedlicher Mittel. Entweder deckelt er die Bestandsmieten, was meistens durch einen komplizierten Mietspiegel, der allen Beteiligten Anreize zum Prozessieren bietet, bis alle schwarz sind. Oder er macht es durch einen sogenannten Mietendeckel, bei dem er einfach generell Obergrenzen für die Miete pro Quadratmeter festschreibt. Preiskontrollen haben aber noch nie funktioniert. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Sie geben den Marktteilnehmern falsche Informationen. Wohnen scheint durch die Preiskontrolle billiger zu sein, als die Herstellkosten des Wirtschaftsgutes Wohnraum dies implizieren würden. Die Anbieter von Wohnraum verlieren daher den Anreiz zu Bau neuer Wohnungen, was zu einer Verknappung führt. In einem normalen Markt würde jetzt eine automatische Korrektur einsetzen. Der Preis würde steigen, weil die Nachfrage das Angebot übersteigt. Dann würde wieder mehr gebaut werden und der Preis würde wieder sinken.